Die Fülle des Vermögens schenkt natürlich auch jede Freiheit, eigene Vorstellungen, Fantasien und Ideen, und seien sie noch so verrückt, zu verwirklichen, zumal sie dem Uranier meist alles bedeuten. Er ist der klassische Außenseiter, und obwohl er oft mit beiden Beinen, so fest es geht, auf einer schwebenden Wolke verankert ist, geht von ihm eine eigenartige Faszination aus. In Songs und Wirken von David Bowie drückte sich viel Uranisches aus. Etwa wenn Major Tom in Space Oddity sich von allem befreit, die letzte Verbindung zum Raumschiff kappt, um die Weiten des Weltalls für einen uranischen Augenblick zu genießen, völlig entrückt und versunken in diesen Moment, dem er auch sein Leben schenkt. Auch André Heller bringt viele uranische Elemente in die Welt. Ob er beim Zirkus Roncalli bezaubernde Fantasie wieder mit zeitlosem Zirkus verbindet, bei Calafati schon fast gestorbenes Varieté für einen Abend wiedererweckt oder die Zollprobleme beim größten Feuerwerk aller Zeiten in Lissabon durch Vernichtung und Abbrennen desselben vor den Augen der Welt löst. Diese hat mit offenem Mund staunend die unglaublichen Explosionen von Licht und Freude erlebt und über den Witz im Umgang mit den Zöllnern gelacht. Durch einfaches Umformulieren und witzige Interaktionen hat Frank Farelli mit seiner provokativen Spontantherapie Patienten geholfen. Natürlich will Psychotherapie Veränderung und gerne auch spontan. Und insofern ist der uranische Zauberer, Witze- und Geschichtenerzähler mit angeborener NLP-Inspiration im Stil des muslimischen Mystiker-Witzboldes Mullah Nasruddin ein humorvoller Therapeutenarchetyp. Milton Erickson's Genie in der Therapie lebte ebenso von vielen uranischen Verkürzungen, spontanen Umdeutungen und ebensolchen Gedanken-Kurzschlüssen. Brillante Psychotherapie braucht spontane Ideen und verrückteste Einfälle und Geistesblitze, um seelische Unfälle in Zukunft vermeiden zu helfen und aus den lebensgefährlichen Fallen von Routine und Gewohnheiten auszusteigen bzw. auszubrechen oder besser noch herauszuspringen. Neben konstruktiven Seiten der Selbstverwirklichung in spontaner Kunst oder Erfindertum kann unbewusste Sehnsucht nach Freiheit auch durchaus dazu führen, sich alle Freiheiten zu nehmen und in ein möglichst ausgeflipptes Playboy- und Partyleben mit immer neuen Freizeitsensationen zu stürzen. So entsteht die Fun- und Freizeitgesellschaft, die viel Geld verbraucht, das bei immer neuen Sensationen, die letztlich gar keine sind, verjubelt und auf den Kopf gehauen wird. Wer ständig neue Reize sucht, braucht immer mehr Geld. Und so kann der Freiheits-Freizeit-Zwang ins Gegenteil umschlagen und in ein unerwartetes Gefängnis ausarten. Rettung bringt daraus die für Uranier entscheidende Frage: Freiheit wozu und wofür, statt Freiheit wovor und wovon. Wer die Welt tatsächlich mit sensationellen neuen Ideen und Erfindungen beschenkt, kann durch deren Verwirklichung natürlich auch aus eigener Kraft zu plötzlichem Geld kommen, was er aber vorzugsweise gleich wieder in neue, noch verrücktere und sensationellere Projekte und Erfindungen steckt. Erfinderkarrieren wie die von Nikola Tesla oder Thomas Alva Edison sind uranische Beispiele solcher Lebenswege. Heute ergeben sich solche Karrieren, nachdem die Erde entdeckt und die Energiefrage weitgehend ausgereizt ist, am ehesten im IT-Bereich, wie die von Elon Musk, der sein Geld mit PayPal machte, es in die Elektroautofirma Tesla steckte, mit der er die Autobranche und Batterieindustrie aufmischte und auf uranisch freiheitsliebende Weise seine Patente nicht schützen, sondern zur freien Verfügung veröffentlichen ließ, und der inzwischen uranisch von senkrecht startenden Elektroflugzeugen träumt. Die moderne Computer- und Cyberspace-Welt mit ihrer virtuellen Dimension ist eine ideale Spielwiese für Uranier, die ihrem verrückt spontanen Wesen entspricht und vorher unbekannte Chancen eröffnet. Nicht umsonst ist sie mit dem sogenannten Wassermann-Zeitalter ziemlich plötzlich aufgetaucht und bestimmt es schon jetzt sehr weitgehend auf verrückte Art. Zusammen mit der Geldreligion, die noch dominanter ist und selbst noch das freiheitlich-uranische Lebensgefühl unterjocht, treffen hier die entscheidenden Impulse der Zukunft zusammen. Die IT-Welt ist dabei auch wohl die letzte Chance, der Geldreligion wenigstens so weit Paroli zu bieten, dass die Menschlichkeit zurückkehren kann. Allerdings hat die uranische Welt auch diesen eiskalten, glitzernden Schatten, der in Kooperation mit der Geldreligion auch schreckliche Schattenseiten zeitigen könnte, macht doch IT sowohl Aldous Huxleys Brave New World und George Orwells 1984 erst möglich. Uranus hätte aber auch eine wundervolle Alternative anzubieten in der neuen, sich gerade bahnbrechenden Sharing Economy, die in der kapitalistischen Wirtschaft der Geldweltreligion bisher ganz strikte Grenzen zwischen Anbieter und Käufer immer mehr verschwimmen lässt. Partner- oder Affiliate-Systeme ermöglichen eine eher brüderliche Teilung bzw. Verbundenheit zwischen beiden Seiten, die gut in diese uranische Zeit passt. An unserem Online-Fasten in Frühjahr und Herbst lässt sich das gut nachvollziehen. Da buchen sich Teilnehmende eine Fastenwoche, bringen Freunde mit und ersparen sich durch entsprechende Gutschriften die Gebühren. Und sie können sogar an ihren Empfehlungen verdienen. Und einige haben tatsächlich mehr als 20-mal mehr verdient als bezahlt. Obendrein kommt so eine Wellen- oder sogar explosionsartige Verbreitung zustande, die ebenso gut zu Uranus passt. Hier liegen die Chancen der Zukunft, wenn wir eine haben, was ich sehr hoffe und wofür ich mich gern engagiere. Solche Herausforderungen liebt der Uranus-geprägte Mensch. Und die Lernaufgabe liegt darin, frei und unabhängig zu werden. Aber nicht, um nichts zu tun und Zeit und Geld in der Fun-Gesellschaft zu vertun, sondern im Gegenteil zu tun und sich zu leisten, was ihn im tiefsten umtreibt und seinem häufig ziemlich verrückten Wesen wirklich entspricht. Fragen an mich selbst. Wie verrückt erlaube ich mir zu sein? Spricht und macht mich eine Aufforderung wie »Werde verrückt« aus dem gleichnamigen Buch von Veit an? Trau ich und kann ich mich in Karneval und Fasching richtig gehen lassen und austoben? Brauche und habe ich dafür noch andere Räume wie ekstatisches Tanzen, Reiten, Skifahren? Genieße ich es, mal so richtig verrückt zu spielen, über all meine Schatten zu springen und aus jeder Reihe zu tanzen? Traue ich mich, über die Stränge der Gesellschaft zu schlagen und rauszuspringen, wo es für mich nicht passt und wo ich nicht passe, um meinen ganz eigenen Weg zu finden? Wie viel Spießertum will in mir in uranische Verrücktheit verwandelt werden? Wo habe ich mir die Freiheit zu meinem Leben schon genommen oder nehmen lassen? Wo fehlt mir noch Freiheit und Freizeit zur Selbstverwirklichung? Wie spontan bin ich schon und wie spontan will ich noch werden? Was habe ich noch zu entdecken, zu erfinden, zu verrücken? Kann ich meinem Stern schon folgen? Wann will ich damit anfangen, wenn nicht jetzt und hier? Wie unabhängig bin ich?